glaub mir, wir gehen nie wieder bankrott. Das hier geht an alle Dealer am Block. Das hier geht an alle zivilen Cops in Filas und Shops, aggressiv und auf Stoff. Also glaub mir, wir gehen nie wieder bankrott. Denn dafür liegt zu viel schon im Pott. An alle Dealer in Filas und Shops, alle Diebe und Freaks, OGs in den Blocks. Gewaltvoll und erzwungen, ohne Anstand und Vernunft. Und da schnappt man sich nen Strumpf, weil der Batzen wieder schrumpft. Ich bin Hase, Dealer, pumpen meine Tracke, backen um. Na und wenn sie dumm machen, halt die Backen bei den Bullen. Und dann passiert nix, wirklich. Cops arbeiten Stier, denn ich kenn Kanaks, die das machen. Die sind locker über 40. Sie hängen noch am Block ab und genieren sich nicht, weil keinen Bock das lässt, sein Kopf auf dem Papier ist. Das Allerwichtigste ist doch, dass es bei dir ist. Dann trinkst du puren Chivas statt nach Borisov mit Pfirsich. Denn das Viertel verdirbt dich, doch pflaster deinen Weg bis zur allererste Klasse Qualität. Alle hassen diesen Sets, quatschen was von wegen, dass sie mich klatschen. Doch sie machen Platz, wenn sie mich sehen. Ich habe keinen Kratzer, wie ihr seht. Also hass mich, ist okay, doch halt die Klappe, wenn ich red. Also glaub mir, wir gehen nie wieder bankrott. Das hier geht an alle Dealer am Block. Das hier geht an alle zivilen Cops in Filas und Shops, aggressiv und auf Stoff. Also glaub mir, wir gehen nie wieder bankrott. Denn dafür liegt zu viel schon im Pott. An alle Dealer in Filas und Shops, alle Diebe und Freaks, OGs in den Blocks. Chaos ist noch immer alles gleich blöd. Die Stadt ist bleich, die Sonne scheint nicht. Denn die einen sind reich, die anderen pleite. Und deshalb schafft man seine Scheine halt zur Seite. Aber wenn die Anjas fragen, sorry, weiß nicht, sei leise. Besser wenn du schweigst, denn ein Messer ist nichts Kleines. Hey, ich brate Bretter von Südweststadt bis nach Rheines. Nie alleine, ich bin immer nur mit Andrea. Und wenn es sein muss, noch mit Ling und Mitchell und nach Prangia. Im Viertel trinken Rakia, spliff ein bisschen Maria. Die Staatsgewalt bestattet meine Clique und es kann sie ja. Aber sie finden hier bestimmt doch keinen Drahtzieher. Nur Ticker, die von Tickern holen, Diebe, Bruder, Maniacs. Viele sind die abgefuckt, doch das gehört dazu. Trinken abends ihre Mische, in der Flasche drin ist Blut. Das tut uns gut, Bratte, Paare gibt's genug. Wenn der Mond die Sonne ablöst, nimmt der Batzen wieder zu. Also glaub mir, wir gehen nie wieder bankrott. Das hier geht an alle Dealer am Block. Das hier geht an alle zivilen Cops in Filas und Shops, aggressiv und auf Stoff. Also glaub mir, wir gehen nie wieder bankrott. Denn dafür liegt zu viel schon im Pott. An alle Dealer in Filas und Shops, alle Diebe und Freaks, OGs in den Blocks.